Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Das Lachen hat es meist schwer in der Religion. Streng, still und eher ernst erleben viele Gläubige ihren Glauben. Dabei hat der Humor sehr wohl seinen Platz in Christentum, Judentum, Islam oder auch Hinduismus. Sechs Mönche sind in dem Roman des italienischen Schriftstellers Umberto Eco auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen. Die Geschichte spielt im 14. Jahrhundert in einer italienischen Benediktinerabtei. Der Benediktinermönch und Bibliothekar der Abtei mit dem Namen Jorge de Burgos hat die zahlreichen Morde verübt. Er wollte die Existenz eines Buches verschleiern. Für den Benediktiner Jorge de Burgos ist dieses Buch ein Werk des Teufels. Es geht um eine Schrift von Aristoteles über das Lachen. Nämlich die Komödientheorie des Aristoteles, und darin wird berichtet, dass der Mensch sowohl gerne und lauthals lachen darf, aber das wird von einem Mönch als Angriff gesehen und der bestreicht ja die Seiten mit Gift und jeder, der da drin blättert, muss sterben. Warum? Weil dieser Mönch der Auffassung ist, dass dieses Lachen den Glauben in Frage stellt, dass dieses Lachen auch Gott lächerlich macht und deshalb vom Teufel sei. Und in diesem Roman wird ja dann berichtet, dass ein Franziskanermönch kommt, William von Baskerville, und der sagt genau das Gegenteil. Er sagt, nicht lachen ist im Grunde eine Arroganz des Geistes. Wenn man nämlich alles zu ernst nimmt und meint, man sei im Besitz der Wahrheit, dann sei das im Grunde gegensätzlich zum Glauben, denn der Glaube ist auch immer etwas Offenes. Der Mönch Jorge de Burgos mordet nicht zuletzt deswegen, weil das Buch über das Lachen vom großen Philosophen Aristoteles stammt. Dieser könne mit seiner Autorität die Weisheit der Kirche zerstören, so der Benediktiner. Das Lachen ist für Jorge de Burgos eine Gefahr für die damalige Herrschaftsordnung. Er befürchtet den Verlust von Kontrolle und Herrschaft. Lachen stellt Autorität in Frage. Wer lacht, lässt sich nichts mehr vorschreiben. Schon gar nicht von kirchlichen Würdenträgern, die behaupten, im Besitz der Wahrheit zu sein. Für den Benediktinermönch im Roman von Umberto Eco hat die christliche Botschaft das Ziel, Respekt, Demut, Furcht und Unterwerfung zu verbreiten. Dabei geht es ihm nicht zuletzt um die Macht der Kirche. Gegenspieler des Benediktiners Jorge de Burgos ist bei Umberto Eco der Franziskaner William von Baskerville. Er hat eine ganz andere Vorstellung von der christlichen Botschaft. Nicht Furcht, sondern Liebe, nicht Gesetz, sondern die Suche nach Gott inspiriert den Franziskaner. Tatsächlich geriet die katholische Welt im ausgehenden Mittelalter ins Wanken. Die Franziskaner spielen dabei eine bedeutende Rolle. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts hatte sich der franziskanische Reformorden gegründet. Die Franziskaner lehnten Machtstreben und Besitz ab, kümmerten sich um die Armen und Aussätzigen und verfolgten ein striktes Armutsideal sowie ein Leben in Einklang mit der Schöpfung. Dagegen beschreibt Umberto Eco in seinem Roman die Benediktiner als alteingesessenen Orden, der die Macht und Autorität der damaligen Kirche predigt. Benedikt von Nursia war ein Einsiedler. Er lebte in der Zeit des Übergangs von der Spätantike zum Frühmittelalter und gründete im 6. Jahrhundert die Abtei Monte Cassino bei Neapel, die bis heute als Stammkloster des Benediktinerordens gilt. Seine Lehre ist bestimmt von Demut, Gehorsam und Schweigsamkeit. Strenge hierarchische Strukturen regeln das Ordensleben. Überliefert wird von Benedikt, dass er lachenden Mönchen sogar die Prügelstrafe androhte. Auch stellte der Ordensgründer klare Regeln auf, so wie diese. Albernheiten aber, müßiges und zum Gelächter reizendes Geschwätz, verbannen und verbieten wir für immer und überall. Wir gestatten nicht, dass der Jünger zu solchem Gerede den Mund öffne. Die Regeln des Benediktinerordens sind ein Spiegel der damaligen Zeit. Religion ist eine ernsthafte Angelegenheit. Witze, Humor oder Lachen könnten diesen Ernst in Zweifel ziehen. Zugleich gilt: Wer sich vom Lachen mitreißen lässt, übergibt dem Körper das Kommando und kann sich nicht beherrschen. In der Geschichte der Religionen werde der Körper immer wieder als vergänglich und minderwertig betrachtet, im Gegensatz zu Geist und Seele, sagt der Religionswissenschaftler, Philosoph und Autor Harald Alexander Korb. Lachen hat ja viel mit Körperlichkeit zu tun, mit Lust, wenn man sich nur vorstellt, wenn man lauthals lacht und den Mund öffnet und die Zähne zeigt und die Zunge und dass man sich vielleicht wälzt auf dem Boden vor Lachen oder sich sogar in die Hosen pinkelt, weil die Blasenmuskulatur etwas nachgibt. All das ist ja etwas, was mit Körperlichkeit, mit Freude, mit Lust zu tun hat und das hat auch etwas Bedrohliches. Insbesondere in patriarchalen Kulturen und Religionen sind ja doch immer noch sehr beherrscht vom männlichen Blick oder von männlichen Regeln. Und da ist dieses Lachen immer so ein gewisser Angriff auf die Würde, auf die Vernunft, auf das Denken. Also da, wo der Körper agiert, empfinden manche Menschen eine Gefahr, denn sie fühlen sich bedroht in ihrer Wahrheit. Dieser Wahrheitsanspruch eint gerade die monotheistischen Religionen. Körperliche Regungen, wie sie beim Lachen kaum zu vermeiden sind, haben es somit schwer. Das gilt vor allem für die christliche Religion. Klar gibt es dabei Unterschiede zwischen Protestanten und Katholiken, doch wie immer auch diese Unterschiede bei allen christlichen Strömungen gelebt werden und wie sehr es hier auf die einzelnen Personen ankommt, das Christentum hat beim Thema Humor eine nicht gerade einfache Geschichte. Und diese beginne mit der Person Jesus, sagt der Berliner Religionswissenschaftler Harald Alexander Korb. Jesus hat eben ein schreckliches Martyrium erlebt am Kreuz und dieses Leid ist ja ganz zentral im Christentum. Und angesichts dieses Leides zu lachen, fällt natürlich zunächst schwer. Dann kommt noch hinzu, dass Jesus ja eigentlich eine Doppelfunktion hat. Er ist sowohl Mensch als auch Gott. Und ob Gott dann lachen dürfte oder ob man angesichts von Gott lachen darf, das ist auch eine sehr interessante Frage. Also von daher hat das Christentum schon eine gewisse Hypothek. Und wenn gelacht wird, so jedenfalls in der Bibel, dann sind es die Soldaten, die Jesus verspotten und über ihn lachen, wenn er am Kreuz hängt. Wie humorvoll war eigentlich Jesus selbst? Lachte Jesus, den die Christen als den Gekreuzigten verehren? In den Evangelien steht nichts über einen lachenden Jesus. Doch es gibt noch andere Schriften, wie beispielsweise die Apokalypse des Petrus. Darin wird berichtet, wie Jesus lauthals gelacht habe. Dabei handelt es sich um eine gnostische Schrift. Die Gnosis, auf Deutsch Erkenntnis, ist eine religiöse Geheimlehre im 3. Jahrhundert nach Christus. Die Vorstellung dabei war, dass sich Jesus am Kreuz geteilt hat in einen Körper und in eine Seele. Die Seele geht zu Gott und diese Seele konnte sich lösen von den Schmerzen und so lauthals lachen. Doch was immer auch die schriftlichen Quellen über Jesus berichten, klar ist, dass es von Jesus selbst keine schriftliche Äußerung gibt. Die Evangelien sind mehrere Jahrzehnte nach seinem Tod entstanden. Realistisch betrachtet bleibt also ein gewisser Raum für Spekulationen. Könnte es nicht auch einen lachenden, humorvollen oder witzigen Jesus gegeben haben? Einen bisweilen zumindest heiligen Narren, mit dem man lachen konnte oder sogar über den man lachen konnte und immer noch lachen darf? Das Image von Jesus beim Thema Humor ist heute fest geprägt durch die kirchliche Verkündigung. Aber auch jeder Gläubige selbst habe ein eigenes Bild von Jesus, sagt Harald Alexander Korb. Jesus ist ja letztlich auch eine Projektionsfläche. Was möchte ich gerne haben, was Jesus denn sei? Und zunächst kann man ja feststellen, er war nun mal kein Christ, sondern er war Jude. Und wenn man sich die jüdische Tradition anguckt, sind ja Lachen, Freude, Feiern, Musik ganz wichtig. Es gibt genügend Feste, die dies zelebrieren. Von Jesus wird im Neuen Testament berichtet, er sei ein Freund der Weintrinker und Fresser gewesen. So steht das Wort wörtlich drin. Also man kann davon ausgehen, dass er lebenslustig war. Warum das nun nicht im Neuen Testament steht, darüber kann man spekulieren. Aber ich denke, ein Grund ist, dass diese Texte ausgesucht wurden von gewissen Menschen, die einen gewissen Plan hatten, was sie damit erreichen wollten. Und sie wollten wahrscheinlich nicht damit erreichen, dass man sich lustig macht über Autoritäten. Und ich vermute, dass deshalb das Lachen ausgespart wurde. Eine Vermutung. Und auch wenn es durchaus logisch wäre, dass Jesus gelacht hat, so steht es dennoch nicht in den Evangelien. Nachträgliche Interpretationen sind schwierig, auch wenn wir heute Humor sehr oft als etwas Befreiendes erleben. Das Komische hätte durchaus Platz in einer modernen Theologie, sagt Harald Alexander Korb. Das Komische lebt ja davon, dass es uns einen Widerspruch herbeizaubert. Also etwas, was unser Denken nicht so richtig zusammenbringt. Etwas Paradoxes, etwas Originelles, ein Perspektivwechsel. Und das führt dazu, dass unsere Konventionen, unsere Glaubensinhalte für einen Moment ad absurdum geführt werden, auf den Kopf gestellt werden und wir eigentlich sprachlos sind. Und das Lachen kommt ja häufig aus dieser Sprachlosigkeit, so ein Impuls. Und ich denke, da gibt es eine schöne Parallele zu dem Geheimnis Gottes. Gott bleibt, und da sind sich eigentlich alle Religionen einig, letztlich etwas Geheimnisvolles, etwas, was wir nicht ergründen können. Und immer wenn wir versuchen, es in Logik zu packen, ja, laufen wir eigentlich ins Leere. Und da ist ja eine Parallele, dass das Komische, diesen Widerspruch, der in der Betrachtung des Geheimnis Gottes auch auftaucht, spiegelt. Das Paradoxe. Der Perspektivwechsel oder der Umgang mit der Sprachlosigkeit. Lachen und Humor könnten an vielen markanten Stellen im Leben eines gläubigen Menschen Hilfestellungen geben. Eigentlich keine neue Erkenntnis für die Kirche, denn im Mittelalter gab es genau deswegen das sogenannte Osterlachen. Ostersonntag im Jahre 1518 im vollbesetzten Basler Münster. Der Pfarrer auf der Kanzel quiekt und grunzt wie ein Schwein. Er kommt von der Kanzel herunter und rennt hüpfend und noch lauter quiekend durch die Kirche. Er macht sich zum Narren und die ganze Gemeinde schüttelt sich vor Lachen. Ein Skandal der damaligen Zeit? Nein, einfach nur eine Ostermesse im Mittelalter. Das Ostergelächter im Anschluss an die Predigt war viele Jahre lang ein fester Bestandteil des Festgottesdienstes. Nach langer Fastenzeit hatte das Osterlachen eine Ventilfunktion. Die Geistlichen imitierten nicht nur Tiere, sondern erzählten komische Geschichten, die sogenannten Ostermärlein, wie diese. Maria und Josef bitten in Bethlehem um ein Quartier. »Ich habe kein Zimmer frei«, sagt ein Gastwirt. Josef zeigt auf Marias Bauch und sagt, »Sehen Sie denn nicht, in welchem Zustand sie ist?« Der Gastwirt antwortet, »Dafür kann ich doch nichts.« Josef daraufhin entrüstet, »Ja, ich etwa vielleicht?« Auch heute noch greifen Priester die kirchliche Tradition des Osterlachens auf und erzählen Witze an Ostern oder halten eine Narrenpredigt in der Faschingswoche. Diese wunderbare Tradition aus dem Mittelalter lebt immer wieder auf, denn nach einer langen Fastenzeit wollen die Menschen Freude erleben. Warum? Nun, es sollte die Auferstehung Jesu am Ostersonntag nach der Zeit des Fastens mit Freude, mit Lust, mit Körperlichkeit gefeiert werden. Man sollte tanzen dürfen, sich vor Lachen wälzen, sich auch lustig machen über die Obrigkeit, um die Freiheit, die Auferstehung und die Überwindung des Todes zu feiern. Also eine, wie ich finde, wunderbare Tradition, die leider dann irgendwann unter die Räder kam. Also der Protestantismus und auch die Aufklärung, denen war das zu albern, die haben damit Schluss gemacht. Schade, denn das Lachen wird gebraucht, auch in der Kirche. Es ist gesund. Lachen heilt Körper und Seele, lässt den Lachenden sich selbst nicht so wichtig nehmen und sorgt für Gemeinschaft, verbindet Menschen. Aber warum lachen dann Pfarrer, Rabbiner, Ayatollahs oder Mönche nicht öfter? Schaut man ins Alte Testament, ist dort das Lachen gar nicht so fremd. Im Buch Genesis heißt es, »Der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte, und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den ihm Sarah gebar, Isaak. Als sein Sohn Isaak 8 Tage alt war, beschnitt ihn Abraham, wie Gott ihm befohlen hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak zur Welt kam. Sarah aber sagte, »Gott ließ mich lachen. Jeder, der davon hört, wird mit mir lachen.« Abraham und Sarah lachen über Gott, weil ihnen prophezeit wird, dass sie im hohen Alter noch Eltern würden. Sie werden eines Besseren belehrt. Sarah gebiert Isaak. Übersetzt, Gott lacht. Das Judentum besitzt eine Humorerfahrung von mehreren Jahrtausenden, was sich auch heute noch zeigt bei so vielen jüdischen Witzen. Viele davon kennt Michael Strassmann, Moderator der jüdischen Radiosendung Shalom. Ein Rabbiner stirbt, ganz gramgebeugt, kommt in den Himmel rauf, tritt vor den Gerechten, sagt der Gerechte: Nu, Rebbe, ist doch vor deiner Zeit, was machst du denn schon hier? Sagt der Rebbe: Ach, Elohim, ach, Gerechter, ist mir große Not, habe ich große Zorres, große Sorgen. Sagt der liebe Gott: Ja, und, was ist passiert? Naja, du weißt doch, mein Sohn ist übergetreten zum Katholizismus, ist er geworden Mischige, ist er geworden katholisch. Habe ich mich so darüber geärgert, bin ich darüber gestorben vor lauter Gram. Sagt der liebe Gott: Ach, Rebbe, denkt er nichts. Mein Sohn ist auch zum Christentum übergetreten. Sagt der Rebbe: Und, was hast du gemacht? Sagt der liebe Gott: Ein neues Testament? Viel mehr Humor, als wir heute vermuten würden, gibt es auch im Islam. Vom Propheten Mohammed ist überliefert, er habe so sehr gelacht, dass seine Weisheitszähne sichtbar wurden. Diese Geschichte wurde von einem islamischen Gelehrten im 9. Jahrhundert aufgeschrieben und später in die Hadithe, die Worte und Taten des Propheten, aufgenommen. Demnach konnte Mohammed lachen aus Wohlwollen und hatte durchaus Humor. Über den Propheten Mohammed werden jedoch keine Witze gemacht. So heißt es in Sure 23, Vers 110: Doch ihr, die Ungläubigen, triebt euren Spott mit ihnen, den Gläubigen, bis es euch die Erinnerung an mich vergessen ließ, während ihr sie verlachtet. Wie eine drohende Mahnung zieht sich Lachen als Spott durch die Botschaft des Koran. Immer wieder wird erwähnt, dass vor dem Prophet Mohammed schon Moses und Jesus für ihren Glauben ausgelacht wurden. Ein Lachen über einen Mitmenschen bedeutet also, diesen lächerlich zu machen. Aber es geht noch weiter. Selbst das Lachen über sich selbst kann für den gläubigen Muslim bedeuten, sich selbst die Würde zu nehmen. Vieles davon ist heute noch präsent in den muslimischen Gesellschaften. Wobei die muslimische Kultur sicherlich nicht humorfrei ist. Vielmehr gibt es aber andere Höflichkeitsregeln und auch andere Regeln beim Umgang mit Humor. Dabei ist auch klar, im Gegensatz zu orthodoxen Muslimen können liberale Muslime sehr wohl über ihre Religion Witze machen. Könnte Humor nicht sogar ein präventives Mittel gegen Fanatismus sein? Sicherlich eröffnet Humor dem Strenggläubigen einen Perspektivwechsel. Humor und die Fähigkeit zu lachen ist allen Menschen eigen, egal wo sie herkommen und egal woran sie glauben und woran sie nicht glauben. Das Problem liegt nur darin, worüber wir unseren Mitmenschen erlauben zu spotten und zu lachen, daran unterscheiden wir uns und dabei entstehen die Konflikte. In unserer Kultur gilt die Fähigkeit, auch mal über sich selbst lachen zu können, als hoher Wert. Zudem werden bei uns die Grenzen für Witze und Humor immer weiter ausgedehnt. Viele Muslime sehen darin einen Tabubruch, das Ergebnis einer zügellosen Spaßgesellschaft, in der Werte nicht mehr wichtig sind und es nur um Geld und Vergnügen geht. Dass Lachen im Koran aber durchaus einen hohen Stellenwert hat, zeigt eine andere Stelle. In Sure 53, Vers 43 heißt es: Dass Gott es ist, der Weinen und Lachen macht. Das Lachen gehört also durchaus zum göttlichen Auftrag. Wie mit dem Weinen ist der Mensch auch mit dem Lachen ausgestattet. Das Lachen ist also menschlich, so eine Aussage im Koran. Auch im Buddhismus spielt Humor eine große Rolle. Bestens kennen wir einen lachenden Dalai Lama, der Humor zu seinen Hobbys zählt. Buddha lächelte bei seiner Erleuchtung und in der Stunde seines Todes. Im Buddhismus ist das Ich und die Welt eine Illusion. Folglich ist das Lachen über das eigene Ich eine geistige Übung. Der Selbstironie kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Für den Buddhisten ist es eine Fähigkeit, über sich selbst und die eigene Religion lachen zu können. So auch der Witz über einen buddhistischen Meister. Mein Meister hatte recht, als er sagte, ich solle nachts in keine Bar gehen, weil ich dort sonderbare Dinge sehen würde, die ich nicht sehen sollte. Aber ich bin natürlich doch gegangen. Und was hast du gesehen? Meinen Meister. Im Hinduismus ist auch das Lachen über Götter möglich. Jedenfalls solange man sie nicht auslacht. Damit ist Ganesha gemeint. Ein liebenswerter Gott mit Elefantenkopf. Ganz schön pummelig, fast schon verfressen und immer zu Späßen aufgelegt. Ganesha verkörpert Genuss, Weisheit und Intelligenz und wird angebetet, wenn die Gläubigen Glück brauchen. Wenn ein Hindu in eine neue Wohnung zieht, so errichtet er als erstes einen Ort der Verehrung mit der Statue des Ganesha. Meistens wird Ganesha dargestellt als eine Mischung aus Mensch und Elefant mit nur einem Stoßzahn. Für die Hindus ist Ganesha ein tollpatschiger Elefantenmensch mit vier Armen, der auf einer Maus reitet und dabei Süßigkeiten balanciert. Die Darstellung reizt zum Lachen. Und bei Ganesha darf ein Hindu auch lachen. Durch Ganesha soll sogar das Lachen in die Welt gekommen sein. Und wie war es mit Jesus? Brachte er den Christen auch das Lachen? Zumindest brachte er eine frohe Botschaft. Und diese Botschaft könnte die Grundlage für das Lachen der Christen sein. Für den Berliner Religionswissenschaftler Harald Alexander Korb ist auch die Kirche ein Ort zum Lachen. Damit hat er zumindest gute Erfahrungen gemacht. Doch was bringt heute denn überhaupt das Lachen der Kirche? Also auf jeden Fall etwas Menschliches, etwas Authentisches, etwas, was zum Leben dazugehört. Wir alle lachen gerne, weil es ist ein Ventil, es baut Spannungen ab und vor allem es verbindet uns Menschen. Und zum Beispiel habe ich das Osterlachen in der Gedächtniskirche in Berlin mit der Gemeinde durchgeführt und das war einfach ein wunderbares Erlebnis, wie Menschen gemeinsam, wenn sie lachen, sich näher kommen. Wenn man gemeinsam sich freut, dann ist das ganz unmittelbar etwas, was mit der Existenz des Menschen zu tun hat. Und das wird eben leider häufig in Gottesdiensten einfach ausgeblendet. Im Islam ist das Lachen etwas Menschliches. Im Hinduismus gibt es einen eigenen Gott dafür und der Dalai Lama pflegt das Lachen als großes Hobby. Können Christen also beim Thema Humor von anderen Religionen lernen? Brauchen wir mehr Humor in der Kirche? Ein gewisses Steigerungspotenzial sieht jedenfalls Harald Alexander Korb. Ja, also ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Also das Lachen hat ja viel damit zu tun, auch über sich selbst lachen zu können. Und wenn man eben Gott als das große Geheimnis ansieht, dann ist ja Lachen eigentlich eine ganz adäquate Reaktion darauf. Es ist eine Möglichkeit, loszulassen von seinen eigenen Glaubenssätzen. Und der Gegensatz von Lachen ist eben dieses Festhalten und Überzeugtsein an Ritualen, an einem Gottesdienst, der minutiös genau so oder so ablaufen soll und das genau das Wort Gottes zelebriert oder gesprochen wird. Das gibt es in allen Religionen. Und da kann das Lachen Freiheit bedeuten. Und ich denke, das ist ganz im Sinne des Glaubens und im Christentum der frohen Botschaft des Evangeliums. Das war eine weitere Episode des Radio Wissen Podcasts. Daniel Knopp machte sich Gedanken darüber, wie die unterschiedlichen Weltreligionen mit Humor umgehen. Regie führte Christiane Klenz, in der Technik war Roland Böhm, es sprachen Ann-Isabel Zilz, Stefan Merki und Wolfgang Pregler. Redaktion Bernhard Kastner.